So, herzlich willkommen im Schaumbad, im Podcast der Wörter. Ich stelle mir das so vor, wir sagen jetzt mehrere Wörter, mehrere tausend und ihr keine, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich begrüße Jean-Paul Prüm, der jetzt Wörter sagen wird. Hallo erstmal. Das waren schon mal zwei. Das war wie Rüdiger Hoffmann. Guck mal, hallo erstmal. Weißt du, das war 90er-Humor, so kann man starten einen Podcast. Waren das jetzt zwei oder drei Wörter? Hallo erstmal oder erstmal? Ist ein Wort, oder? Ja, jetzt, nach neuer Rechtschreibung kann man, glaube ich, sogar beides machen. Aber ich glaube, nach neuer Rechtschreibung ist wieder zusammen und nach der neuen neuen, also es gibt ja eine ganz neue ab 2.7 und davor muss man da auseinanderschreiben. Ist noch eine neuere als es gibt die neue. Noch eine neuere. Okay, wow. Wird aber ständig angepasst und wird immer verwirrender. Die habe ich gar nicht mitgekriegt. Von daher einfach wie Michael Wendler. Egal. Egal. Und das ist ja dein Jahr des Egals. Von stimmt, ja. Alles. Wir können auch den Podcast der Silben machen, dann das ist eindeutiger. Ja, dann ist noch Wörter. Mehr. Ja, ja, okay. Und also wir sagen jetzt ganz viele Silben und ihr keine. Ab jetzt. Okay, dann können wir einfach, wir können nochmal weitermachen. Aber ihr ruft jetzt bitte nicht mehr an. Ja, ja. Genau. Wir sind ja auch der Podcast, der nie schneidet. Das ist mir auch aufgefallen. Sehr viele Podcasts schneiden. Und das bringt uns auch immer wieder in die Bredouille. Und wir sind einfach nur zu faul. Aber es gibt den Hörerinnen und Hörern natürlich totale Transparenz. Voll, ja. Ja, einfach nur, weil wir zu faul sind. Ja, zwei, drei Schnitte hatten wir aber schon in unserer History. In drei Jahren, das ist okay. Oder ja, vier. Ja, ja. Aber auch eigentlich kein Schnitt. Schnitt so von wegen, die fünf Minuten nehmen wir mal raus. Sondern einfach, weil irgendwer von uns ohnmächtig geworden ist. Ja, und die müssen natürlich raus, die Sachen. Ja. Aus Datenschutzgründen. Ich habe zwei große Themen mitgebracht, obwohl eins ist klein und ein anderes ein bisschen größer. Und du darfst auswählen, was wir im ersten Block machen. Ob klein oder groß? Ja, nee, also ich sag dir einfach zwei Namen und du sagst, über wen du zuerst reden möchtest. Heinz Strunk oder Erika Steinbach? Oh, beide gut. Mag ich beide sehr gerne. Ich nehme die lustigere Variante Erika Steinbach. Okay, magst du ja wirklich sehr gerne, gell? Das ist schon gefährlich eigentlich, das ist eigentlich schon wie, ja, weiß nicht. Nee, ich mag die nicht gerne und ich sehe gerade, wenn ich rüberschiele, das Wort NSDAP auf deinem Telefon. Okay, dann das ist nämlich ein Tweet. Also es war von der Weißen Rose Gemeinschaft, habe ich diesen Tweet gesehen, weil den ein anderer noch kommentiert hatte. Was aber ganz schön war, die Ansage war schon, Tante Erika hat das Gebiss wieder in Eierlikör gereinigt. Zu Erika Steinbachs Tweet, als sie den geteilt haben. Und zwar, ich werde jetzt alles, was sie groß geschrieben hat, in Großbuchstaben. Da hat sie nämlich einzelne Worte in Großbuchstaben geschrieben, damit man besser sieht. So die Schreien. Kapitelchen. Werde ich die lauter sagen. Okay. Die NSDAP war ja auch eine linke Partei. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Noch Fragen? Das ist ein Tweet von Erika Steinbach. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe das tatsächlich mal recherchiert. Aha. Also die Geschichtsschreiber sagen, nee, das ist kein Sozialismus. Nee, verrückt, gell? Verrückt. Ja. Aber Erika Steinbach denkt das. Und dann habe ich noch mal ein bisschen nach unserer guten Freundin Erika nachgeschaut, was die eigentlich gerade so macht. Und war tatsächlich ein bisschen schockiert auch, wie lange die im Bundestag war. Ja, ist die noch Abgeordnete eigentlich? Die ist keine Abgeordnete, da komme ich gleich noch zu. Weil sie jetzt auch einen super, super Job hat. In Brüssel? Nee, ich verrate gleich, aber sie war tatsächlich von 1990 bis 2017 im Bundestag. Ja, bis zur letzten Bundestagswahl. Ja, ja, ja. Und wie wir uns ja auch erinnern können, hat sie ja zum Beispiel als einzige Frau dafür gestimmt, dass Frauen noch weiterhin in der Ehe legal vergewaltigt werden können. Das war die einzige Frau, die dafür gestimmt hat. Und ihre neue Rolle ist, und das ist eine sehr keine überraschende Rolle. Sie hat ja eh schon immer mit der AfD geliebäugelt. Ja. Ist, glaube ich, noch immer nicht, noch immer kein offizielles Mitglied, weil sie noch fraktionslose Abgeordnete ist. So ist sie ja auch bei der Bundestagswahl 2017 dann angetreten. Achso, also anstatt, sie ist doch noch Abgeordnete. Nee, sie ist... Was du gerade 2017 gesagt. Ist sie so angetreten als fraktionslose. Sie ja. ist mittlerweile fraktionslos, sie, weil sie die CDU aber, sie komischerweise, verständlicherweise auch rausgekickt hat. Ja, die war auch fraktionslose Abgeordnete genau. In der letzten Legislaturperiode. Und da... Das wäre unter Friedrich Merz nicht passiert, wenn der schon früher wieder zurückgekommen wäre. Nee. Weil der hat ja damals auch dafür gestimmt, dass weiterhin in der Ehe vergewaltigt werden darf. Darf ich raten, wo sie jetzt arbeitet? Ja, rat mal bitte. In der Ehevergewaltigungslobby? Nee, sie arbeitet seit 2018 in einer Stiftung. Und zwar der Name wirkt erstmal nämlich wenig verdächtig, weil man diesen Namen nie gehört hat, weil er kein berühmter Mensch ist. Die Desiderius Erasmus Stiftung. Ah, Erasmus, ja. Von der habe ich gehört. Das ist die irgendeine Stiftung. Irgendeine AfD-nahe Stiftung. Das, also mittlerweile auch tatsächlich als parteinahe Stiftung anerkannt von der AfD. Tatsächlich. Und da ist sie nicht nur einfach Mitglied, sondern sie ist die Vorsitzende davon. Ah, ja. Und dann habe ich mir den Namen Erasmus mal durchgelesen. Ich glaube, der hat nichts mit diesem Austauschprogramm zu tun. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, hat nichts mit denen zu tun. Der war angeblich Humanist, hat aber eigentlich relativ wenig gemacht. Also, er war irgendwann mal Humanist. Okay. Und, war er mal human? Er war mal human, aber auch da, seine Werke waren jetzt nicht wirklich so besonders irgendwie. Also man hat ja auch noch nie von dem gehört. Aber wodurch er sich ausgezeichnet hat, weil er mit Luther gemein hat, war ein ganz starker Antisemitismus. Also er war judenfeindlich ohne Ende. Und es gibt viele Briefe von ihm, die noch erhalten sind. Und da stellt er sich ständig gegen die Juden und sieht das Alte Testament als Quelle der Wahrheit. Ist der so alt, also Luther alt, 1500 irgendwas? Ja, so ungefähr in dem Bereich hat er sich auch bewegt. Da war Antisemitismus natürlich auch relativ weit verbreitet, aber er hat sich als besonderer Antisemit im Gegensatz zu heute. Ja, wird ja wieder en vogue leider. Ja, jedenfalls hat er sich tatsächlich als besonderer Antisemit auch hervorgetan. Und wie nennt die AfD ihre Stiftung? Er war ja Humanist auch. Ja, genau. Er war ja Mensch auch. Ich glaube da auch nur an Zufälle. Also ich glaube A, dass Erika Steinbach nur durch Zufall da Vorsitzende jetzt ist. Und ich glaube auch nicht, dass die AfD wusste, dass der jetzt wirklich nein, das war. Nee, die sind nicht so gut informiert. Die sind halt einfach schlecht informiert. Ja. Da nennt man halt einfach, das ist halt so, du machst Wikipedia auf, Artikel des Tages, und da war halt wahrscheinlich Desiderius Erasmus als erster Artikel offen und dann haben sie gesagt, klingt schlau. Oder die dachten halt, es ist dieser Austauschtyp. Der Austauschstudent, also Hauptsache einer aus dem Austauschstudium. Saufen in Spanien, halt. Saufen in Spanien, klingt geil. Da können wir auch die Steinbach hinschicken, die trinkt nämlich auch gern Eierlikör. Ja. Das war das ernste Thema eigentlich. Das war ernst. Ja, oder war das ernst? Aber ich fand es ganz interessant, weil von der Stiftung hatte ich tatsächlich, ich wusste, dass die AfD sich wahrscheinlich auch so eine geile Parteistiftung gönnt. Aber dass dann Erika Steinbach auch noch Vorsitzende ist. Ja. Also die ist auch frisch gegründet, diese Stiftung, also die jetzt ist in den letzten Jahren. Ich glaube 2018 gegründet worden, ja. Okay. Die machen bestimmt, die stiften wahrscheinlich richtig gutes Zeug. Ja, vielleicht Auslandsstipendia. Ja, glaube ich auch, ja. Stipendianten. Ja, vielleicht schicken sie Deutsche einfach mal auf Kultururlaube, um zu schauen, was da so geht. Genau. Und unsere Werte in die anderen Länder zu bringen. Das ist so der AfD-Urlaub. Du fährst nicht hin, um andere Eindrücke zu sammeln, sondern du fährst dahin, um deutsche Werte zu vermitteln. Genau. Einfach mal missionieren. Ja, einfach mal den Kroaten am Strand anquatschen und sagen, hier in deiner Bude. Leg dich doch mal in den Schatten, du kriegst doch einen Sonnenbrand. Du kriegst einen Sonnenbrand. Oder auch mal nach Spanien fahren und sagen, Paella ist ja nicht so gut. Tu mal anstatt der Muscheln eine gute Thüringer Wurst in die Paella. So Zeug machen die, glaube ich. Das machen die Erasmus-Stiftung, die Erasmus-Studenten. Ja, die Desiderius Erasmus. Okay. Und sicher, das ist nichts mit dem Erasmus zu tun hat. Nee, der hieß doch komplett gefährliches. Ich glaube, Erasmus ist einfach eine Abkürzung, das ist ein Akronym für irgendwas. Ja? European Exchange, bla bla bla oder so. Ach so. Würde ich tippen. Weiß ich aber nicht. Schreibt uns in die Kommis. Oder ist ein alter Grieche. So ein Aristoteles, Erasmus und Platon, die haben nebeneinander in Tonnen gelebt. Und Paella gegessen. Und ihre Schüler angetatscht. Ja. Da haben die alten Griechen auch gemacht. Ja. Ja. Ja. Da ist ja Steinbach dagegen. Das, Jungs antatschen. Das Männer antatschen. Ja, ja, ja. Ja. Minderjährige wäre ihr wahrscheinlich egal. Ja. Je nach Eierlikörstadion. Aber, aber Männer, also wenn dann. Mhm. Ja. Ja, wenn wir schon bei hier deutscher Innenpolitik sind, ja. Wir das? Nein. Doch, Erika Steinbach ist leider Deutsche und beeinflusst vielleicht sogar leider die deutsche Innenpolitik. Wie zum Beispiel damals bei der Abstimmung. Genau. Aber da wurde ja zum Glück der Paragraph abgeschafft. Ja, weil ich dachte mir, wir verstehen uns ja als Service-Podcast. Ja. Wir wollen ja informieren. Genau. Und wir machen jetzt den Kanzlerkandidaten-Check erstmal. Okay. Der vier gehandelten Namen für die Union. Nicht die CDU, wir sagen okay. Jetzt Union. Ja. Weil die brauchen ja neun, weil. Ja. Welcher? Karrenbauer, Frau an. Fack, F-A-K-K, ist ja raus. Ja. Welchen Rücktritt fandest du diese Woche trauriger? Den von Klinsmann oder den von Annegret Kramp-Karrenbauer? Von Kämmerlich. Eine Woche der Rücktritte. Ja. Und heute ist Valentinstag. Also genau. Wir strahlen wahrscheinlich morgen aus, aber heute ist Valentinstag. Deswegen haben wir ja hier auch ein paar Pralinchen stehen, falls ihr mal so das Schmatz von der Pralinen. Ja. Nee, weil bald ist ja Bundestagswahl. Ja. In zwei Jahren. Ja. Und da muss man über Kandidaten reden. Ja. Scheiße, die FDP kann man jetzt nicht mehr wählen. Weil selbst Bernd Höcke wählt jetzt die FDP. Ja, stimmt. Ist nicht mehr wählbar. Kämmerlich ist weg, hat jetzt irgendeinen geilen Job in Brüssel wahrscheinlich. Und Kämmerlich war auf jeden Fall vor Lindner auch beim Kanzlerkandidatenrennen. Absolut, ja, absolut. Ja. Und der arbeitet ja jetzt, hat einen gut bezahlten Job in Brüssel. Aber wir reden über die CDU, gell? Genau, deshalb müsst ihr dann die CDU wählen, oder? Was gibt's noch? FDP und CDU, das sind doch die einzigen Parteien der Welt. Ja, die einzigen Parteien der Mitte, wie ich das richtig verstanden habe, weil links und rechts ist ja gleich schlimm für die CDU. Deswegen kann man ja nur die CDU wählen, weil links und rechts ist ja alles auch schlimm. Ja. Also beide Richtungen sind schlimm. Warum arbeiten sie dann mit der CSU zusammen? Weil die eine sozialistische... Stimmt, auch Sozialisten. Nationalsozialistische Union. Christlich-sozialistische Union Bayern. Ja, die sind denen einfach viel zu links, genau. Genau. Und die vier Namen habe ich jetzt mal geprüft und ich sage euch, das, vielleicht können wir uns dann auf einen einigen von den vier CDU-Männern. Sollen wir das jetzt aussuchen und dann gehen wir einfach hier, wie heißt der nochmal, Paul Ziemiank, der aus der Jungen Union jetzt Generalsekretär ist, damit wir ihm danach eine E-Mail schreiben, wir hätten das entschieden. Wir haben den Namen ja. Also ich habe, das sind vier Namen, Armin Laschet, Markus Söder, Jens Spahn und Fritz Merz. Ja. Das ist eine schöne Penistruppe. Das sind die vier Cocks, die man, einer davon wird Bundeskanzler. Die konservativen Cocks, die Kokos. Aktuell. Genau, die Kokos der CDU. Genau. Die Coco Boys. Coco Jumbos. Die Coco Jumbos der CDU. Coco Jumbos. Ja. Und die müssen wir müssen jetzt aussuchen. Also ich habe zu jedem einen Fact und du darfst dir dann einen aussuchen. Okay. Und ich auch. Gut. Ja, vielleicht sehen wir uns ja nicht. Fangen wir an mit Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, ist der. Ja. Ja, kennst du? Kenn ich. Ja, aber vielleicht andere nicht. Ja. Der ist streng katholisch, gegen Homo-Ehe und, gutes Zitat hier, Sarrazins Buch ist ein wichtiger Beitrag gewesen, also das war damals bei der Debatte. Okay. Und Sarrazin ist kein Rechtsradikaler. Was hat Armin Laschet gesagt? Okay, sollen wir den nehmen? Klingt eigentlich so, als hätte er von Erika Steinbachs Eierlikör geschlürft. Aber, ja, wahrscheinlich. Okay. Ja. Machen wir den nächsten. Markus Söder. Oh Gott, wie lang ist die Liste? Es sind vier Namen. Okay. Ja, nee, wie lang ist die Liste bei Markus Söder? Nur, eigentlich habe ich da nur eine Information dazu. Er ist Teil einer rechtspopulistischen Regionalpartei. Das reicht eigentlich schon als Information. Grün angestrichenen rechtspopulistischen sozialistischen Regionalpartei. Ja. Ja, das, also der hat ja den Umweltschutz jetzt entdeckt. Finde ich reicht schon. Ja, gut, cool. Ja. Was eigentlich cool wäre, wenn die den nehmen würden, weil immer wenn die Union einen CSU-Kanzlerkandidaten nimmt, verlieren sie. Ja, bis auf ganz früher hier der gute alte Strauß. Nee, der war nicht Bundeskanzler. Der war ja nie Bundeskanzler. Und Dings auch nicht hier, der Ja, den. Der Kaiser. Ja, der hier. Der vom FC Bayern, der. Genau, Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer, ja. Genau. Der war auch nie Bundeskanzler. Dann Jens Spahn. Da habe ich nicht viel Böses zu. Also, er mag keine Großstadt-Hipster, hat er mal gesagt. Okay. Was dann scheiße ist, weil. Hat ein wenig Schnittmenge zu unseren Hörern. Und er steht tatsächlich auf der Feindesliste von Armin Laschet dann. Weil Jens Spahn ist ja homosexuell. Ja, stimmt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Und er ist ein 80s-Kid. Er ist ein 80s-Kid, okay. Er ist 1980 geboren. Okay. Und dann gibt es noch Friedrich Merz, der seine Frau vergewaltigt. Weil er es darf. Also er hat es gemacht, bis das Gesetz dann gekippt ist, wo er dann gegen Dann hat er sich dem Finanzsektor zugewandt und war auch sehr glücklich. Ich habe einen klaren Favoriten, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich auch irgendwie. Also lustig wäre jetzt irgendwie, man nimmt Merz doch oder so, weil man sagt, dann hat die AfD ja auch keinen Politiker. Also dann ist das ist ja eigentlich Bernd Höcke in Konservativ. Also ohne die ganz rassistischen Ausfälle. Ja. Aber mein Favorit ist, und ich erkläre auch warum, ist tatsächlich Jens Spahn, weil ich vermute, der arbeitet in seiner Freizeit als Superman. Der sieht genauso aus wie diese 70er, 80er Jahre Superman-Verfilmung. Ja. Wenn der seine Brille aussieht, hat er nämlich dieses große Kinn. Oh, und ja. Ich glaube, der trägt immer ein Cape unter seinem Anzug. Darf der dann überhaupt Bundeskanzler werden? Weil Als Superheld, wenn er sich an alle Gesetze hält, dann darf er. Wie ist denn das in Deutschland geregelt? Die Frage ist halt, wurde er hier geboren oder wurde er auf irgendeinem komischen Planeten geboren? Ist das in Deutschland ein Gesetz? Also wie in Amerika gibt es ja die Regel, du musst in den USA geboren. Du musst deutscher Staatsbürger sein und über 40 oder so? Oder ist das nur beim Präsident? Nee, ich glaube, auch beim Kanzler gilt eine gewisse... Und das ist auch eine super, super Idee, weil wir wissen ja, die alten... Männer, alte weiße Männer, die machen immer die beste Politik für die Zukunft. Ja. Also mir fällt da jetzt kein alter weißer Mann ein, der wirklich die letzte Zeit richtig Scheiße baut. So. Ja, und Jenser ist ja... Jenser ist Jahr, jung. Wird dieses Jahr 40. Genau, also wir machen es eh, weil Jenser der Jüngste ist. Genau. Man kann Jenser sagen, das ist ein guter Kanzlername. Jenser? Ja. Du kannst super Wortwitze mit Spahn machen, wenn er dann erstmal Kanzler ist. Wenn er zum Beispiel Spahnpläne vorlegt oder so. Spahnwitz? Ja, also du kannst Wortwitze damit machen. Ja, da geht was. Also wenn man ein bisschen kreativ ist, dann... Das machen nicht wir, sondern... Ja, macht, das ist nicht unsere Aufgabe. Nein, auf gar keinen keine Fall. Ahnung, wahrscheinlich hier, wie heißt der nochmal, der Super Richie? Der... Macaulay Culkin. Macaulay Culkin, nee, hier. Der Matze Knob. Ach, Matze Knob. Knob macht die Wortwitze mit Spahn dann. Also Matze Knob wird die deutsche Comedy-Landschaft mit Spahn-Wortwitzen und Parodien. Ja, imitieren muss er. Ja. Im genau. Personification. Aber ich glaube tatsächlich, dass das einzige, was Jens Spahn noch von seinem Siegeszug in der CDU abhalten kann, tatsächlich Kryptonit ist. Ja. Ja. Wenn er wirklich aussieht, Superman ist? Ich glaube, er ist Superman. War noch nie im gleichen Raum wie Superman, so, um den nochmal aufzuwärmen. Genau. So wie Friedrich Merz ja die letzte Zeit immer Mr. Burns und Friedrich Merz tatsächlich auch, die noch nicht im Raum waren. Wenn der so braune Flecken noch auf der Stirn hat. Hat er, glaube ich, sogar. Ja? Ja. Okay. Mein Favorit ist auch Jens Spahn. So, es ist halt der am wenigsten dumme Wichser von den vier. Aber Söder wäre halt geil, weil dann stellt die CDU, also die Union, keinen Kanzler, was ja auch geil ist eigentlich. Ja. Was auch mal aber ganz cool irgendwie ist die Wahl tatsächlich so, als hättest du vier Knäckebrote, wo nur ekliges Zeug drauf ist, was nicht passt. Irgendwie. Ja. Mir fällt jetzt gar nicht ein, aber also die Wahl ist tatsächlich so die letzten Reste am Buffet, muss man sich noch aussuchen. Aber vielleicht, also ich glaube tatsächlich, Friedrich Merz wird der Vorsitzende. Ja, wahrscheinlich. Wenn wir drauf wetten, also... Aktuell, ja. Ja, alte weiße Männer setzen sich eh immer irgendwie komischerweise durch, aber wir glauben an Jens Spahn. wir werden jetzt der Spahn-Podcast auch. Oder? Also dumme ist ja, Böhmermann hat schon gesagt, er macht Spahn mal irgendwann zum Kanzler. Ja, ja. Deswegen können wir nicht der Podcast sein, der Spahn zum Kanzler macht. Nee. Aber wir sind der Podcast, der wollen wir Spahn zum Kanzlerkandidaten macht. Genau. Danach wir wollen ja nur einen Kandidaten haben. Danach hat er es selbst in der Hand. Genau. Oder was halt am wahrscheinlichsten ist. Aber wir können ja, also wir wollen ja keinen von den vier, deshalb können wir uns selber einen aussuchen mit den großen drei. Mit den großen drei? Die großen drei... Nächsten Bundeskanzler. Okay. Hast du Lust? Ach, die großen drei nächsten Bundeskanzler. Oder halt Bundeskanzlerkandidaten, wie auch immer. Ich habe welche aus der Vergangenheit mal rausgesucht, die mir die ich lustig fand. Aber okay, ach dann so, machen wir so. Dann ja. haben wir uns vielleicht... Da habe ich dich falsch verstanden. Aber missverständlich abgesprochen. Ja, guck mal, dann ist auch gut, weil ich hatte Angst, weil sich bei uns alles überschneidet. Du machst die nächsten großen drei Kanzler und ich mache die vergangenen Kandidaten. Das ist so gemixt, das ist ein Mashup. Das ist ja, so, das ist cool. Ja, das ist wie vielleicht zwei wird Songs ja auch einer von deinen alten Bundeskanzler. Ja, die Wahrscheinlichkeiten sind gut. Ja, also. Die Chancen stehen groß. Oh Gott. Fantastisch. Aber ja. Machen wir direkt, oder? Machen wir direkt. Machen wir direkt. Why not? Die großen drei. Definiert von Peter und Jean-Paul. Achso, der Applaus. Ja. Oder? Ich habe letztens einen Podcast gehört, die sich drüber lustig gemacht haben, dass viele Podcasts das Listenkonzept klauen und dann irgendeine Homepage aus Anfang der 2000er genannt haben, wo auch immer Listen waren. Nur zur Aufklärung, Listen wurden schon immer erstellt. Ja. Sogar in der Antike findet man Aufzählungen. Also deswegen, das hat auch nicht dieser eine große Podcast erfunden. Listen gibt es schon immer. Und die sind ein sehr schönes Mittel für die Hörer, weil unsere Hörerinnen und Hörer schreiben uns jede Woche Post. Wir haben säckeweise Briefe, wo drin steht, eure Listen. Macht die Listen weiter. Mehr große drei. Ja. Alles andere skippe ich immer. Ich warte immer auf die großen drei. Okay, also du machst immer einen Kanzlerkandidaten genau, also für die ich Zukunft und ich mache einen lustigen. Das heißt für die Zukunft? Ja. Ja, also wo ich denken würde, das wäre mal ein guter Bundeskanzler. Okay. Oder Bundeskanzlerin. Und ich mache gescheiterte Kanzlerkandidaten, die vielleicht gut geworden wären, aber das können wir ja dann diskutieren. Vielleicht wären die ja noch. Ja. Wie viele von deinen leben noch? Ich glaube, zwei leben noch. Bei mir einer. Okay. Ja, der andere so halb. Okay. Bei dem einen bin ich mir auch nicht sicher. Obwohl, du, ich mache einfach mit. Ich mache spontan. Ich denke mir noch welche aus. Ja. Okay. Dann nenne ich nur kurz die drei, die ich mir aufgeschrieben hatte. Vergangene Kanzlerkandidaten, die ganz lustig waren. Okay. Ich habe zwei von der SPD tatsächlich. Johannes Rau. Der war mal Kanzlerkandidat. Ja. Ja. Die SPD hatte ja irgendwie drauf, ist mir bei der Liste aufgefallen, Schnarschnasen zu nehmen. Ja, also, die dann Bundespräsident genau, werden so wie später. Johannes Rau und auch Rudolf Scharping war mal Kanzlerkandidat der SPD. Scharping war bei der SPD? Ja. Okay. Denn irgendwie gelb in genau. Erinnerung. Dann tragische Gestalt Martin Schulz, der losgefahren ist wie der Schulzzug und so weiter. Und natürlich einen guten Bayern-Hammer, Eddie Stoiber. Den meinte ich vorhin mit Franz Beckenbauer. Genau, ja. Und vor allen Dingen hatte der damals ja tatsächlich auch, hatte die Junge Union überall Merchandise rausgegeben mit Jugend für Stoiber. Das ist ein guter Kommentar. Ich finde ja, Jugend für Stoiber ist, glaube ich, die uncoolste Jugend nach der Hitlerjugend. Also, die Höcke-Jugend gibt es auch noch jetzt. Gibt es die Höcke-Jugend? Es gab irgendwie eine Jugend-AfD. Okay, dann ist die Jugend für Stoiber die drittuncoolste Jugend nach der... Ich glaube, die Höcke-Jugend ist sogar noch uncooler als die Hitler-Jugend. Ja, weil die gibt es halt noch und die Hitler-Jugend nicht und mehr. Und sie hätten daraus lernen können, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee war. Und Platz 4 ist dann die Turbo-Jugend. Die findest du uncool? Nee, hab ich kein Problem. Aha, oh Gott, wir kriegen hier Shitstorm von der Turbo-Jugend. Ja, ja. Nee, Turbo Nico ist eine super Band. Ich will okay, keine Jacke von denen tragen. So. Das heißt, du lässt dir jetzt on the fly welche einfallen. Genau, deswegen mach mal deinen ersten. Ich fange mal an mit Harald Lüllich. Wegen geiler Name. Ach so, okay. Das ist hier ein Gaswasser, also ein Heizungsinstallateur in Stuttgart-West. Okay, ja. Harald, würde ich wählen. Harald Lüllich. Ich glaube, der ist auch nah, das ist ja egal, in welcher Partei der jetzt wäre. Der ist aber wahrscheinlich eher so ein SPD-Mann. So Gaswasser. Arbeiter, ja. Der muss SPD-Mann sein. Vielleicht hat er auch, vielleicht auch Grüne. In Stuttgart nicht unwahrscheinlich, aber er ist ein SPD. Ja. Lüllich. Lüllich. Oder er ist vielleicht auch FDP-Fritze, weil er Unternehmer ist. Ja, aber ein kleines Unternehmen. Ja. Harald Lüllich. Harald Lüllich. Harald Lüllich, guter Name. Und das wäre der erste aus der Gaswasser-Scheiße-Branche, der Bundeskanzler wäre. Okay. Hatten wir noch nicht, oder? Nee, glaub nicht. Nee. Also Bundeskanzler nicht. Nee. Obwohl. Ein Reichskanzler mal. Helmut Schmidt hat ja bei der Sturmflut in Hamburg vielleicht auch selbst noch ein paar Kanäle. Oh, der hat viel gemacht, ja. Der hat wahrscheinlich sogar selbst noch die Kanäle freigepumpt. Der hat das gut gemanagt damals. Vielleicht war Helmut Schmidt für einen Tag Gaswasser-Dings. Ja. Gerödel. Ja. Das ist mein Platz 3. Okay. Harald Lüllich. Nehm auf Platz 3. Günther Jauch wird ja häufig als Bundespräsident gehandelt. Immer mal wieder. Echt? Ja, als Kanzler hätte ich aber lieber Thomas Gottschalk tatsächlich. Auch wenn ich jedes Jahr darauf Angst habe, dass er stirbt. Aber Thomas Gottschalk mit einer Lederhose als Bundeskanzler. Einfach bei Außenterminen super. Tommy trifft Donald Trump. Ja. Und kumpelt dann so rum. Weil er die Wetten, das Sofa-Nummer, die hat er noch voll drauf. Oder der kann mit jedem ankumpeln. Und Donald, ich glaube sogar, also wenn einer schafft, Donald Trump oder Erdogan zu verwirren oder auch Putin zu verwirren, dann ist unser Tommy, unser Bundestommy. Bundestommy. So würde er nämlich dann auch genannt. Gar nicht schlecht. In einem leicht glitzernden Jackett mit so einer Lederhose. Und er ist ja auch so leicht verwirrt schon mittlerweile. Nur leicht. Also seine Talkshow im ersten war leicht verwirrt. Deswegen der ideale Kanzler. Keiner weiß mehr, wo man dran ist. Aber nicht die Trump-Nummer, weil Tommy meintet gut, glaube ich. Ja, ich denke auch. Ja. Tommy. Und er will unterhalten vor allem. Genau, er will unterhalten. Er will unterhalten. Er will, dass alle einen schönen Samstagabend haben. Ja. Ja, perfekt. Und das, stell dir vor, das ist einen ganzen Tag. Also wie früher Wetten, das nur immer. 7 Tage die Woche. Ja, auch so sieben live Tage aus dem Woche. Bundestag. Er würde wahrscheinlich auch im Bundestag, wenn da live auf Phoenix berichtet wird, ab und zu mal eine Wette zwischenschalten. Ja, sieben Tage die Woche gute Laune. Wer kann Gauland die meisten Papierbällchen auf den Kopf spucken zum Beispiel? Weißt du, mit so Blasröhrchen oder so. So einfach wetten. So. Super, super. Ja. Würde ich wählen. Welche Partei wäre Tommy? Boah. Parteilos. Ich glaube, parteiloser Kanzler. Parteilos, ja. Obwohl ich ihm so einen Sky Dumont FDP-Move zu. Ja, der klingt könnte, so ein bisschen FDP, aber so wie, ja, wie heißt er? Otto Rehhagel. Rehhagels. Und Sky Dumont. Noch viel bekannter. Ja. Hauptsache Glamour. Und wo gibt es am meisten Glamour? Bei der FDP. Ja. Mein Platz 2 wäre Hannelore Kohl. Die ist doch. Ach, die ist tot, aber... Ja, komm. Als Geist, oder wie? Ja. Oder also, damals. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht, aber so ein bisschen wie Hillary Clinton, HC, Hannelore Kohl, die Frau von... Also vorher war man... Vor allem Kohl mit C. Ja, das ist die Band aus Stuttgart. Hannelore Kohl. Cool. Hannelore Kohl. Hannelore Kohl, die kleine Schwester von Chris der Berg. Ich weiß nicht, ob der eine kleine Schwester hat. Bestimmt. Aber die heißt bestimmt Hannelore Kohl. Hannelore Kohl. Ja. Perfekt. Welche, wenn aus dem Helmut Kohl-Umfeld kommt, ganz klar, dann so die Linke oder so. Ja. Ich finde, das ist eine sehr schlüssige Herleitung, dass sie, also Hillary Clinton-Analogie. Ja, finde ich. Weil ihr Mann hat ja auch, war ja auch mal Präsident, Bundeskanzler der Vereinigten Staaten von der Bundesrepublik Deutschland. Ja. Und hat auch einen Oralsex mit einer Praktikantin gehabt. Hatte eine komische junge Freundin auch zwischendurch. Ja. So wie so eine Frau, die dir Angst macht, Maike Kohl-Richter. Schau einfach mal auch an Hörerinnen und Hörer, einfach mal Dokus über Maike Kohl-Richter schauen. Die macht einem einfach Angst. Gibt es da Dokus über die? Ja. Cool. Und das ist mein Platz 2, Maike Kohl-Richter. Also, die lebt sogar noch. Die lebt tatsächlich noch, ja. Die könnte nämlich dann gegen Hannelore Kohl auch, weißt du, die verstorbene, die Witwe sozusagen, nee, die verstorbene Ex-Frau gegen die aktuelle Perle. Also Hannelore gegen Maike Kohl-Richter. Das wäre ein fetziger, wie heißt das, Kanzlerduell? Ja. Ja, das wäre cool. Die Ex-Frauen von Helmut Kohl. Genau. Und dann müsste. Das ist auch die einzige Qualifikation von dem. Steht auch auf den Plakaten immer. Ich bin die Ex von Helmut Kohl. Und dann bei der anderen, ich bin die Ex von Helmut Kohl. Weißt du so? Wir hatten Oralsex, Helmut und ich. So stelle ich mir das vor, zumindest. Ja, sehr gut. Ja. Guter Name. Jetzt kommt schon Platz 1. Ich glaube schon, ja. Ja. Jesus Christus. Dem kann man ja nichts vorwerfen, außer dass er eine sehr brutale Religion gegründet hat, aber sonst. Ja, genau. Ist also eigentlich wie so ein Islamistenführer. Ja, das dachte ich mir. Also endlich mal kein weißer Hetero, sondern ein arabischer Nicht-Hetero als Bundeskanzler. Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Ja. Und warte mal. Ja, ist halt immer noch ein Mann, aber das ist ja auch so eine Sache. Männer sind halt meistens Bundeskanzler, außer Angela Merkel. Ja, vor allen Dingen habe ich auch während der Recherche, wer hat denn mal Kanzlerkandidat gemacht, geschaut. Und die CDU führt tatsächlich 1-0 in weibliche Kanzlerkandidaten gegen die SPD. Ah, 1-0. Also wirklich angetreten als Kanzlerin. Okay. Ja, sie ist ja, ja mal angetreten als Kandidatin. Ja, genau. Klar. Ja. Und die SPD hatte nie eine Frau. Hatten die nicht mal Hannelore Kraft irgendwie? Nee, die war nur im Vorgespräch dran. Okay, also die, so wie Laschet jetzt. Man muss einfach Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen werden. Ja, größtes Land, SPD-Hochburg. Das ist so ein bisschen so die SPD, da ist ja NRW so ein bisschen wie Bayern hinsichtlich der CSU. Die CSU dominiert ja auch viel zu viel in dem Unionsfraktionskontext bundesweit. Ja. Und bei der SPD ist es definitiv NRW, wo immer so ein bisschen mehr jetzt geht. Jetzt ist halt hier, wie heißt der, Armin Laschet, der ist Union. Und ich glaube tatsächlich, bei den Grünen ist es Baden-Württemberg tatsächlich, weil da kommen ja sehr viele Köpfe her. Du hattest auch früher so Typen, die auch alle aus Baden-Württemberg kamen, also ja. Dieses Pruddeln für die Umwelt, rummeckern für die Umwelt, das ist auch ein sehr gutes Baden-Württemberg-Thema. Ja, gut, früher gab es auch keine grünen Kanzlerkandidaten. Das ist ja was Neues, dass die so. Ja, offiziell gab es auch noch keinen. Tatsächlich. Ja. Nach Wikipedia. Auch 2017 keinen. Ja. Genau. So, jetzt muss ich mir noch irgendwen aussuchen. Ah ja, genau. Ich nehme tatsächlich auf Platz 1. Serdar Somuncu. Oh, nicht schlecht. Weil der hat ja auch mal für die Partei kandidiert irgendwo. Ja, der hat war Kanzler. Also mit diesem türkischen C. Kanzler. Ja. Kanzler. Und ich glaube, Serdar Somuncu wäre auch ein ganz guter Kanzler. Also ich würde ihm politisch sogar mehr vertrauen als, also sogar mehr als Tommy. Noch Gottschalk, mehr. Ja. Ja, das wäre halt lustig. Thomas Gottschalk macht Unterhaltung. Ja. Wo sich alle gut fühlen. Mainstream unterhalten. Genau. Und Serdar Somuncu, da wäre auch unangenehm. Man hätte auch mal ein bisschen Angst, wenn er auf Auslandsreisen geht, dass irgendwo ein Konflikt ausbricht, nur weil er ein bisschen zu ehrlich ist und ein bisschen zu sarkastisch ist. Aber ich glaube, der würde eine okay Politik machen. Ja, gut, diese ganzen Parteitypen, die sind ja alle ganz witzig. Ja, und wenn sie jetzt mal wirkliche Kanzlerpolitik machen würden, würden sie vielleicht auch ein bisschen nachdenken. Also machen sie so, also Sonneborn denkt ja sogar manchmal im EU-Parlament nach. Ja. Aber ich würde Serdar, ich weiß nicht, ob ich ihn wählen würde, aber wenn er Kanzler wäre, würde ich sagen, mein Kanzler. Besser als Tommy Gottschalk. Oder, weil der ist auf Platz 3. Oder die vier CDU-Typen, die wir vorhin genannt haben. Ja. Wohl, wenn Jens Spahn nur noch im Superman-Anzug rumläuft, dann vielleicht auch Jens Spahn hinter Tommy, aber noch immer. Ja. Cool. Gut, das waren die großen drei. Oder? Das waren die großen drei, ja. Außer Konkurrenz? Nö, eigentlich haben wir alle möglichen, also einer von den 10 wird's. Auf jeden Fall, ja. Also, oder ich bring noch einen alten Grünen mit in Rennen, DJ Dosenpfand, Jürgen Trittin. Der ist schon lange raus, aber ja, der war mal DJ Dosenpfand. DJ Dosenpfand. Er hat sich wirklich so selbst genannt und hat aufgelegt als DJ Dosenpfand. Und das ist so gut, dass er auf Platz 11 immerhin kommt. Dann will ich auch einen Platz. Dann nehme ich Andreas Bader. Ja. Kann ja nichts mehr passieren. Ja. Und ein ganz ruhiger Charakter. Oder Moritz bleibt treu. Moritz bleibt treu als Andreas Bader. Dann hast du nicht so dieses ganz Verrückte, aber Moritz bleibt treu muss trotzdem immer Bader spielen. Er muss Bader spielen, ist aber Moritz bleibt treu, weil Moritz bleibt treu ist, glaube ich, an sich ein ganz okayer Typ. Genau, aber er muss als Bader auftreten, auch international. Also er muss sich auch Bader nennen und auch so wie er Bader-Meinhof-Komplex gespielt hat, so muss er als Kanzler sein. Genau, er muss so auftreten, aber nicht in echt ein durchgeknallter Killer sein. Nee. Ja, perfekt. Aber er muss den durchgeknallten Killer jederzeit verkörpern. Ja. Perfekt. Cool. Den nimm mal auf Platz 1. Scheiß auf Jesus. Scheiß auf Jesus, Mann. Rufen wir jetzt hier diesen Ziemank von der Jungen Union an, der jetzt Generalsekretär der CDU ist und sagen halt einfach, wir haben einen. Moritz bleibt treu als Andreas Bader. Ich sehe kein Problem, warum die CDU da Nein sagen sollte. Bei der aktuellen Auswahl würde ich Moritz bleibt treu als bar daneben. Da würde ich sogar vielleicht sogar... Fall, ja. Ja. Also auch die CDU würde sagen, ja, hey, Bombenidee, machen wir. Bombenidee, cool. Apropos Bombenidee. Musst du kacken. Nee, soll mal ein kleines Päuschen machen, ja, und einen richtigen Bombentrack pushen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, bitte. So, ein reinballern. Okay, dann... Ja, pump mal irgendwas, vielleicht kommt auch Werbung. Ab ins Ohr. Ja, halli, hallo, hallöchen. Da sind wir wieder aus der Pause. Jetzt kommen wir zu dem ernsten Scheiß. Gerade war nur so trivialer Schwachsinn. Genau, Politiker. Jetzt kommen wir zum Deep Talk. Du hast vorhin ja schon das geteasert. Ich hatte die Wahl zwischen zwei geilen Leuten, Erika und Heinz. Genau. Ich nehme jetzt, Heinz. Okay, puh, da bin ich froh, weil zu Erika hatte ich jetzt auch nichts mehr. Ah, dann nehme ich doch Erika. Ach, Mist. Nur um dich beschissen dastehen zu lassen. Ja, ich, die Frau macht mir Angst. So, cool. Das war die Folge für heute. Das haben wir. Kommt doch ein Outro? Nee, haben wir gar nicht. Sollte mal jemand, schickt mal ein Outro ein. Genau, also ich würde das jetzt auch wieder einfach versprechen, wenn ihr für die nächste Folge ein Outro habt, was wir einfach hinten dranhängen sollen. Überweisen wir euch 400 Euro. 400 Euro und schickt uns dieses Outro. Und eure Kontonummer. Genau. Wir zahlen euch 400 Euro, wenn wir es nicht abspielen. Macht auch keinen Sinn. Egal, schickt uns doch mal Outros. Also, da haben wir noch voll viel Platz. Also, genau. Wenn ihr Bock habt, uns ein Outro zu schicken, schickt es uns einfach. Wir haben ein Budget für ein paar hundert Stück. Genau. Genau. Cool. Heinz Strunk, bitte. Ach, jetzt willst du ihn auf einmal. Ja, jetzt will ich. Wir beide lieben ja das Buch Heinz Strunk in Afrika, sein Reisebericht, wo er mit seinem Kumpel unterwegs ist. Ja, mit C. Mit C, der auch im ganzen Buch immer nur C genannt wird. Ich schätze Christian oder Christoph. Oder so. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ist das auch jemand, den man wahrscheinlich kennen könnte, sonst hätte er nicht so... Oder das ist tatsächlich einfach nur ein alter Freund Christian von ihm. Strache. Christian Strache. Weil der ist ja Österreicher. Nee. Ich glaube eher Christian Dramitz. Er ist kein Österreicher. Ah ja, stimmt. Oder doch, er ist halb Österreicher. Er ist halb Österreicher. Der könnte Christian Dramitz sein. Okay, alles klar. Vielleicht war er mit Christian Dramitz unterwegs. Jedenfalls habe ich dich fünfmal unterbrochen, jetzt genau. Bitte. Jedenfalls hat... Jetzt habe ich dich wirklich oft unterbrochen. Genau. Jetzt habe ich mich selbst unterbrochen. Ja. Jedenfalls. Weil du erwartest hast, dass ich dich unterbreche. Jetzt würde ich nochmal reden. Jedenfalls hat C doch die Angewohnheit, wenn Heinzer die erste Minute verspätet ist, ein Fragezeichen zu schicken. Oh ja. Wenn er zwei Minuten verspätet ist, zwei Fragezeichen und so. Ja. Addiert sich das ja auch im Buch bis zu, ich glaube, 15 Fragezeichen oder so mal, wo Heinz eine Viertelstunde zu spät ist. Und ich habe tatsächlich seit Montag angefangen. Mir ist aufgefallen, dass ich sehr häufig auf Leute warte, weil ich immer pünktlich bin. Angefangen, auch jede Minute Fragezeichen zu schicken. Voll gut. Also gerade mit WhatsApp ist das ja kein Problem. Kostet nicht mehr 39 Pfennig. Also A hat mir das die Wartezeit sehr vergnügt. Ich bin auch tatsächlich bis 6 Fragezeichen gekommen bei einer Kollegin. Hab aber gemerkt... Die Leute, die Fragezeichen bekommen, findet tatsächlich, also meine Testgruppe von 5 Personen fand er geschlossen ziemlich unlustig und hat sich wirklich gehetzt gefühlt. Also ähnlich wie Heinz in dem Buch, baut er wohl einen richtigen Druck auf. Das wäre meine nächste Frage. Spaß meinst. Wie viele Freunde oder wie viele Kollegen hast du noch, die dich mögen? Ja, seitdem. Also ist halt die Frage, wie war die Beziehung vorher? Aber ich habe da auch tatsächlich bei einem Freund gemacht, der hat danach den Abend auch noch mit mir verbracht, aber tatsächlich macht das sehr viel Spaß. Also ich glaube, sollte man einfach international, also gerade wir deutschen Kartoffeln legen ja Wert auf Pünktlichkeit, wenn wir eins können, wir deutschen Kartoffeln. Ich glaube, das sind nur wir zwei. Genau. Alle anderen nicht. Ja, ich meinte uns zwei, wir sind ja auch die einzigen Kartoffeln, wirklich redende Kartoffeln sind. Ich habe einen Kollegen, da müsste ich jeden Tag so 90 bis 200 Fragezeichen schicken. Ja, ist doch super, mach doch mal. Mach mal eine Woche. Vielleicht ändert sich ja auch was. Gute Idee, so. Ja. Auf jeden Fall, den Test habe ich gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich bleibe dabei. Auch wenn die Leute tatsächlich mir sehr negatives Feedback gegeben haben, macht es einfach einen Heidenspaß, einfach dann, also die Wartezeit geht auch schnell rum, weil so eine Minute, also die letzten 20 Sekunden der Minute sind so ein bisschen, kann ich jetzt gleich nochmal schicken, aber es sieht auch sehr schön aus dann im WhatsApp-Chat-Verlauf, wenn du halt einfach 21 ein Fragezeichen, 22 zwei Fragezeichen, das ist einfach schön irgendwie. Ja, es hat eine gewisse Ästhetik, das kann ich mir vorstellen, genau. Ja, musst du mir nachher mal zeigen. Ja. Vielleicht können wir auch einen Screenshot irgendwie in die Social-Media-Kanäle pumpen. Aus meinem persönlichen Chat-Verlauf. Ja. Ja. Glaube ich nicht. Kann man ja abschneiden oben und unten. Ja, schauen wir mal. Aber gute Idee. Ja, sieht auch wirklich schön aus. Ich zeige dir mal, weil das ist der Vorteil, wenn man einen Podcast hat. Tatsächlich. Also kann man ja auch sehen. Dann kann man auch einfach mal Sachen nur für zwei Leute machen. Ah, hier ist nur bis drei gegangen, aber das war die letzte Konversation. Oh ja, das ist wirklich ästhetisch. Und guck mal, ich musste nämlich zweimal warten, aber da war sie einmal nur, ich habe um 11.53 Uhr schon ein Fragezeichen geschickt. Da haben wir uns beim ersten Mal getroffen. Wann war der verabredet? Um 11.53 Uhr? Dann? Nee, da waren wir um 11.50 Uhr verabredet, um 10 vor tatsächlich. Okay. Um 12 bei dem Termin zu sein. Und das andere Mal war, da mussten wir um 14 Uhr beim Termin sein. Da waren wir tatsächlich um 13.40 Uhr verabredet. Ich habe um 13.40 Uhr, um 13.41 Uhr, um 13.41 Uhr nochmal, aber da waren fast 42. Aber da wollte ich ihn noch rausballern, okay. Weil ich sie schon kommen gesehen habe. Ich habe. Aber das macht Spaß. Also kann ich echt empfehlen. Ich habe auf noch zwei andere Sachen geachtet gerade. Erstmal, dass du den dummen Emoji benutzt. Wer ist denn der dumme Emoji? Der dummen Emoji. Das ist der mit diesen Tränen. Lacht, ja. Ja, das ist der dummen Emoji. Wieso ist der dumm? Nur dumme Leute benutzen den. Okay, ich benutze den. Du bist dumm. Ja. Weil du ihn benutzt. Ja. Ja. Und also zweitens, Leute, benutzen niemals den dummen Emoji. Nein, den dummen Emoji. Also der Emoji der Dummen. Ja. Ja. Meinte ich. Ja. Ich verstehe nicht ganz. Das ist ein Unterschied. Ich bin zu dumm dafür. Ja, das ist nee, ich habe es verstanden. Dieses N, hat irgendwas mit Genitiv oder so zu tun. Ich habe ja auch eigentlich habe ich ja so eine zwiespältige Beziehung zu Emojis. Mich nerven sie total. Ich benutze aber gern manchmal einen, um Diskussionen dann auch abzuschließen. Weißt du, wenn du drei Witze hin und her geschickt hast, dann schickst du halt mal den dummen Emoji. Ja. So, haha, jetzt habe ich auch gelacht. Jetzt machen wir Feierabend. Okay, meine Meinung ist dazu, also ich benutze den bei Leuten, mit denen ich nicht so ein enges Verhältnis habe. Okay. Benutze ich Emojis, dass die, was weiß ich, wenn du was ironisch meinst, so, dass du das dann unterstreichst. Wir benutzen eigentlich nie Emojis. Ganz genau. Ja. Leute, die mir nahe stehen. Also wenn ihr von mir WhatsApp-Nachrichten kriegt mit Emojis, heißt das, ihr steht mir nicht besonders nahe. Wenn ihr WhatsApp-Nachrichten von mir kriegt, ohne Emojis, heißt das, ihr seid enge Freunde von mir. Okay, du machst... Und dann gibt es noch das nächste Level, das ist dann ironische Emojis benutzen, wie Herzen oder dieses... Stimmt, Herzen schicken wir uns häufiger mal. Dieser eine, da gibt's so ein gelbes Gesicht mit drei Herzen um den Kopf rum. Ja. Den benutze ich ironisch und dann natürlich die Amerika-Flagge. Ja. Ja. Stimmt, aber schön, dass du das so klar auch getrennt hast. Ich benutze aber auch tatsächlich keine Emojis, wenn ich weiß, die Leute verstehen meine Ironie und ich muss dahinter kein Zwinker-Smiley setzen und die nehmen das ernst. Also das ist so ein bisschen die Trennung. Also manchen Leuten kannst du halt auch einen ironischen Satz schicken, ohne Achtung, hier kommt ein ironischer Satz, weil der Zwinker-Smiley ausdrückt. Ja, genau. Also, das heißt, also dafür benutzt man die ja, um Emotionen noch in seinen Text rein zu transportieren. Rein theoretisch bräuchten wir auch für diesen Podcast hier noch ein paar Swinger-Smileys, die man irgendwie per Ton einsetzt, weil ich glaube, manche Leute halten dich tatsächlich für einen Waffennarr, der das kann ich mir vorstellen. Politisch fragwürdige Inhalte vertritt und schon mal mit Erika Steinbach geschlafen hat. Ja. Aber nur Oralsex. Ja, okay, dann ist hat wahrscheinlich nach Eierlikör geschmeckt. Also alles. Ich werde ganz rot. Tatsächlich, weil es so war. Ja. Cool. Was ist dir als zweites aufgefallen bei meinem Chatverlauf? Als Hintergrundbild hast du ein Knäckebrot. Ja. Ja. Ja. Habe ich mal irgendwann, gesehen, man kann WhatsApp-Hintergründe machen und da habe ich tatsächlich ein Knäckebrot gerade angebissen gehabt. Und seitdem habe ich ein Knäckebrot als Hintergrund. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Ist gar nicht schlecht, ja. Ist hier Sesam, oder? Das waren Sesamknäckebrote, ja. Die guten von Vasa. Ich meine, trocken dünn am meisten. Die guten von Vasa. Die guten von Vasa. Es gibt aber auch andere Marken wie Priel. Wir können alle Marken. Wir werden ja von niemandem bezahlt. Auch nicht von öffentlich-rechtlichen. Deswegen können wir hier Marken nennen ohne Ende. Aber wir sollten uns bezahlen lassen dafür. Stimmt. Ja. Ja. Vor allen Dingen könnten wir dann mal Christian Dramitz endlich als Set für unseren Podcast buchen, wenn wir mal gezahlt würden. Ja. Vielleicht sollten wir einfach mal ein Crowdfunding aufsetzen, wo wir nur Geld sammeln, um Christian Dramitz zu buchen. Ja, für unsere Beerdigung müssen wir den auch noch buchen. Ja, stimmt. Haben wir auch noch gesagt. Obwohl, ich brauche ja den Interpreten, der Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Wer war das, Klaus und Klaus oder so? Das kann sein. Kläuse. Oh, die Kläuse, da war aber auch irgendwas bei den Kläusen. Ich will jetzt gefährliches Halbwissen. Wahrscheinlich FDP-Wähler, wie Bernd also, Höcke. Entweder tatsächlich ganz fieser Absturz, ganz fiese Krankheit oder AfD. Also eins von dreien, auf jeden Fall irgendwas Fieses. Ja, ist in dem Alter aber normal, dass man was Fieses wird. Ja, sind alte weiße Männer. Klaus und Klaus könnten auch Kanzler werden. Ey, wenn wir 80 sind, wählen wir auch irgendwie rechtsradikale wahrscheinlich, Parteien. Ja, weil wir auch denken, die anderen sind alle, weiß ich nicht. Wir verstehen das nicht. Aber wäre sehr schön, oder? Jetzt kommt jetzt kommt der Bundeskanzler von Deutschland, Klaus und Klaus. Und dann kommen beide rein. Die Bundeskanzler von Meine Damen und Herren, das ist ja ein Problem im Grundgesetz. Ladies and gentlemen, please welcome the German Chancellors Klaus and Klaus. Klingelingling, klingelingling, hier kommt der Eiermann. Das ist ja wirklich ein Problem. Im Grundgesetz gibt es ja den Terminus die Bundeskanzlerin nicht. Das heißt, ja. Oder auch die Ministerin gibt es da nicht. Und Plural gibt es auch nicht wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Die Bundeskanzler. Aber stell mal vor, jetzt würde jemand sagen, wir müssen das Grundgesetz mal genderneutral umschreiben. Weil und für mich pluralneutral. Ja, aber auch genderneutral wäre für mich vollkommen okay. Aber ich kann mir schon vorstellen, wie die Reaktion in vielen Teilen der Bevölkerung wäre. Warum? Ja, die gehen absolut bonkers. Die gehen Affenscheiße, Leute. Bernd Höcke würde damit wieder 2 Prozentpunkte gewinnen, weil die Leute Affenscheiße gingen, nur weil jemand am Grundgesetz rumschreibt. Fledermaus. Und zwar nur genderneutral irgendwie Grundgesetz schreibt. Da traut sich keiner ran, nur weil die Leute einfach dumm sind. Ach, cool. Auch ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht ist sogar eine Nase dabei, die jetzt sagt, ah, jetzt kommt der mit genderneutral. Und dann habe ich jetzt ein oder eine Zuhörerin als dumm bezeichnet. Macht aber auch. Ich habe sehr viele als dumm bezeichnet mit meinem Emoji-Ding, weil stimmt, den benutzen ja sehr viele, selbst du. Cool, vielleicht werden wir irgendwann jetzt nochmal ein dreistelliger Podcast. Ich muss dazu sagen, also wenn sie noch nicht wütend abgeschaltet haben, die Leute, wenn man jemanden wirklich mag, da ist es dann irgendwie okay. Ja, und sollte unsere Gesellschaft nicht auch einfach im Jahr des Egals, was du letzte Folge ausgerufen hast, genau. Einfach auch das mal einfach ein paar Meinungen auch einfach tolerieren und auch, ich kann doch auch, Emojis kann auch mir tolerieren. Doch auch egal sein, wenn jemand irgendwo bei einer Sachfrage eine andere Meinung hat als ich, solange sie nicht irgendwie gegen andere Menschen geht, wirklich gegen andere Menschen geht. Ja. Ja, ja also Also seit wenn ich 2020 euch mag, ist okay. Das Jahr des Egals. Wir mögen uns und wir können auch mal ein paar kleine Schwulen tolerieren. Dann leben wir, glaube ich, alle besser. Egal. Genauso Sprachnachrichten. Wenn man jemanden wirklich mag, dann ist es okay, eine Sprachnachricht zu kriegen. Ich finde, Sprachnachrichten sind wirklich nur okay, wenn ich gerade Analphabet bin. Für Analphabeten dürfen Sprachnachrichten schicken. Sonst fallen mir sehr wenige Sachen an. Sprachnachricht, höchstens Verkehrsunfall, ich bin gerade durch die Windschutzscheibe geknallt und kann meine Finger nicht mehr richtig bewegen, dann eine Sprachnachricht genau, schicken. Also körperliche Behinderung oder sowas, ja, das ist okay. Genau. Nee, während des Unfalls auch, also währenddem du fliegst. Aber da ist auch so, also ich hasse Sprachnachrichten wie die Pest, wenn ich eine kriege, kriege ich einen Hass schon. Ich verstehe halt wenn du jemand zum Telefonieren nicht, da kriegt man die Antwort sofort, aber Leute, die 6 Minuten Sprachnachrichten schicken, was bitte tun die da? Ja, ich höre sie auch. Gerne mal eine vorspielen. Echt? Okay. Eine Sprachnachricht. Darfst du die auch? Über die ich mich irgendwie gefreut habe. Okay. Ja, die ist nicht dramatisch. Okay. Ich nenne den Namen nicht. Okay. Aber ich den Namen, den ich für diese Person benutze, kann ich nennen. Mama. und das fand ich sehr schön. Sehr schön. Okay. Also rascheln und. Sehr schön. Sehr schön. Und auch dieses abgeschnittene, mal genau, überlegt jetzt, genau. Was kommt noch? Erstmal der kommt Schönefeld. 4 Sekunden Taschenrascheln. Ja. Und dann, oh, ich nehme eine Sprachnachricht. Fand ich, da habe ich mich gefreut. Also, ja. Weil es halt so, ja, eine, es ist so. Vor so, allen Dingen auch, weil die Spannung so noch gegeben ist. Ja. So, sehr schön, da kann ja noch viel kommen. Schön, da kann ja, man denkt sich schön, aber vielleicht kommt ja tatsächlich sehr Schönefeld. Sehr schönungslos. Wer ist Schönefeld? Schönefeld, Berlin-Schönefeld. Ach so, ja. Ich hatte mal eine Erdkundelehrerin, die Schönfelder hieß. Ja, vielleicht hat deine vielleicht. Mutter auch angerufen, um dir zu sagen, sehr Schönfelder. Jetzt pass auf, ich glaube, die sind tatsächlich privat befreundet. Oh, okay. Meine alte Erdkundelehrerin, meine Mutter. Vielleicht okay. Hat sie über die reden wollen. Okay, jetzt müssen wir den Namen wegpiepsen. Würden wir nein. Machen, ach, wenn wir drauf. Einen Podcast werden, der schneidet, hätten wir jetzt zum Beispiel den Namen dann weggepiepst. Ja, machen komm, wir aber nicht. Ach, Frau Schönfelder, komm, ja. Die soll sich mal nicht so anstellen. Genau. Jo, cool. War eine gute Erdkundelehrerin. Sehr gut. Ja, merke ich auch immer. Ich habe mich ja mal eine Landkarte zeichnen lassen, also ja. Eine Weltkarte. Ja. Und die sieht so aus, als hättest du den US-Amerikaner aus Texas um die 40 gezeichnet. So schlimm. War ein Witz. Okay, das war grad, sehr schön. Weil das ist das Einzige. Wie du Indien gezeichnet hast, die Küste. So schön. Da könnte man 1:1 über Indien drüber liegen. Oh, und das Kap. Oh, das Kap von Indien. Das Kap von Indien. Oh, das Horn oh, unten. Und das Horn von Afrika. Oh, und der Meerbusen. Oh. Mmh, Meerbusen und die Scheide, die Wasserscheide. Superschön hast du gezeichnet, superschön. Ich kann tolle Scheiden und tolle Busen malen. Du kannst alles malen, auch ja. Inseln. Also sogar die Sachen, die nicht sexuell aufgeladen sind, kannst du schön malen. So eine schöne Felsformation. Oh ja. Ja. Oh ja. Du malst richtig schöne Felsformationen. Danke, danke. Ja, heute ist Valentinstag, da muss man auch mal auch als Paar loben. Willst du heute gerade, da ich ja eh polygam bin. Ich habe mit meinen Lebenspartnern schon, wir feiern, also wir haben im Bett überall Rosen ausgestreut so. Und heute wird dann Bingo gespielt, wer mit wem schlafen darf, weil bei uns darf immer nur einer mit dem anderen Lebenspartner. Ah, okay. Und die anderen 18 müssen zuschauen bei uns in der Kommune. Geil. Ja. Also die müssen nochmal zuschauen, die gehen einfach raus. Also weil, wir sind so ja, die 2020-Version von den Alt-68ern, also von den alten Kommunen. Also keine Minderjährigen. Keine Minderjährigen. Und rasiert. Rasiert, mal würfelt aus, wer mit wem Sex hat an dem Abend, aber sonst hat dann auch keiner Sex und man geht raus aus dem Raum. Also da guckt auch keiner zu, Nacktheit untereinander, nur zu zweit. Okay. Also so ein bisschen wieder auch züchtiger. Weil es ja auch im Endeffekt geiler, gell? Also ich weiß nicht, ja. Wie es euch geht, liebe Hörer und Hörerinnen, aber ich kriege gerade eine Erektion. Ja, ja. Also es ist ja auch noch nie so was Heißes erzählt wie... Ja. Ja. Die Hormone. Weil ich habe heute mein Bett gemacht. Wenn du dich umdrehst, ja, siehst du... Ich. Ja. Ja, aber du ich willst wieder nicht bei mir übernachten. Wenn du ein Bett im Badezimmer hast, ja. Da macht mir eigentlich nur Angst. Und die große Flasche Babyöl. Ja, weil in meinem Schlafzimmer ist zu kalt. Ich mag diese Luftfeuchtigkeit des Badezimmers. Ah, okay, das ist ja. Ein bisschen tropisch mag ich. Und dieses Babyöl, weil du wie so eine Robbe bist, die nachfettet einfach. Also wenn man ja eingefettet ist, dann ist man gegen die Feuchtigkeit auch immuner. Genau. Ja. Ja, dass ich nicht so friere. Genau, wie so ein Bettlachs. Du bist der Bettlachs von Stuttgart West. Exakt. Ja. Exakt. Cool. Hast du noch, hat mir letzte Folge sehr gut gefallen, wo wir einfach nur noch ein paar Themen abgehakt haben. Das ist einfach, abhaken macht immer Bock zum Ende der Folge. Ungefiltert finde, raus. Da fühlt man sich auch so effektiv. So. Ungefiltert so rausballern. Einfach ein paar Themen wegballern. Ich hätte noch, ich fange einfach oben an. Ohne, ungefiltert. Na, ich dachte, ich habe bessere Haut, habe dann aber gemerkt, es ist nur eine Lampe ausgefallen. Ist mir noch nie passiert, klingt aber schön. Ja, ich dachte, hey, irgendwie ist meine Gesichtshaut besser. Ist cool. Als Brillenträger auch von Vorteil, wenn du ohne Brille vor den Spiegel gehst, siehst du insgesamt viel glatter aus. Voll geil. Ja. Nur ja. Als Tipp für euch Brillenträger, wenn ihr mal eine schlechte Woche habt, geht einfach immer nur ohne Brille vor den Spiegel. Vielleicht werde ich Brillenträger in Zukunft. Das gilt aber nur für kurzsichtige Leute. Ja. Also ihr Kurzsichtigen, wenn ihr bla bla bla. Ja. Oh, genau. Beauty-Tipp, schlechte Beleuchtung oder Brille aus. Genau. Also es ist gut fürs Selbstbewusstsein, schraubt einfach, wenn ihr ich habe drei Lampen in meinem Badeschlafzimmer, in meinem Badeschlafwohnzimmer, in dem Ort, wo ich mein Leben verbringe, im Badeschlafzimmer, habe ich drei Lampen, eine war neulich kaputt, ich sah besser aus. Also schraubt einfach eine von euren paar Lampen raus, ihr seht besser aus, habt mehr Selbstbewusstsein. Nächster Punkt, oder? Ja. Nächster Punkt. Ist sogar mit Fragezeichen hinten dran. Okay. Was würdest du im Mittelalter tun, wenn jetzt Mittelalter wäre? Also vor allem, vor Aufklärung, richtig. Papst ist noch der Superchef von Europa. Was wärst du, wenn du nicht Bauer wärst? Also, was weiß ich, es waren 90% Bauern, paar Handwerker, paar Adlige, paar Bürger. Ich glaube, ich wäre relativ schnell tot, weil dieses Wissen, was man aus der heutigen Zeit da mitbringt, könntest du nicht... Nee, du wärst da ohne dein Wissen von heute. Ach so, okay. Also du wärst einfach von heute, weil 1300, dann würde man rausplappern. Du wärst 1312 dann geboren. Dann wärst du irgendjemand, nämlich würdest du den richtig Angst machen, weil du zu viel weißt und dann wärst du auch schon tot. Ja, die kriegen dich sofort, ja. Weil ich geworden wäre. Ich wäre wahrscheinlich Hufschmied. Oh, Schmied wollte ich auch sagen. Echt? Ja. Irgendwie der attraktivste Job noch im Mittelalter. Also mit krassen Oberarmen, ja, mit, und dann mit so einer geilen Lederschürze, aber und fetten Hammer auf glühendem Metall rumhauen. Ich bin halt tatsächlich pazifistischer Hufschmied. Ich mache wirklich nur Hufe du und keine Schwerter. Du machst Werkzeug und Hufe und so. Ja. Ich mache natürlich Schwerter, weil ich ein rechtsradikaler Waffenspinner bin. Genau. Wie ihr alle damals denkt. In Peters rechtsradikaler Waffenspiel, so hätte ich auch und dann alle so rechtsradikal, hä, komisch. Ah, kommt später. Wird kurzfristig ein Erfolgskonzept. Das ist mit diesen Parlamenten und die rechts sitzen, sind irgendwie nationalistisch eingestellt und die links irgendwie für Arbeiterrechte und Menschenrechte und so. Parlament? Er ist besessen. Köpft ihn. Verbrennt ihn. Ja, Mist. Also, dann machen wir einfach eine Schmiede auf, eine geile. Ja, genau. Ja, ich mache die, mach die Waffen. Peters und Paulchens Schmiedeschuppen. Eine Büchsenschmiede. Büchsenschmiede. Knack. Okay, dann habe ich noch, neulich, wenn du dich fragst, warum hier überall Dinge des alltäglichen Bedarfs rumliegen, ja, auf dem Boden. Ja. Das liegt daran, dass ich alt geworden bin. Okay. Weil ich habe, immer wenn mir was runterfällt, bücke ich mich nicht mehr. Okay, aber ich, also hier liegt wirklich gar nichts auf dem Boden. Ja, okay. Ja, danke. Für du bist noch jung. Nee, ich wollte dir helfen. Ah, dann bin ich doch noch jung. Okay. Du bist doch cool. Jung. Ja. Hier liegt wirklich gar nichts auf dem Boden. Ja, weil ich es aufgeräumt habe. Weil okay. Die Top-Level-Domain der DDR war .dd. Wirklich? Ja, die hatten eine. Aber das ist doch auch das Dresdner Kennzeichen. Stimmt. Hatten die den Server in Dresden stehen? Dansestadt Dresden. Danse. Dance-Stadt Dresden. Dance-Stadt Dresden. Dance-Hotrum Dresden. Aber fand ich witzig, dass die eine Top-Level-Domain schon vergeben hatten. Aber ist die noch existent? Gute Frage. Kann man die kaufen? Wäre eigentlich... Bumsen.dd oder Pornhub.dd. Heißer Ostschnitten.dd, so ganz schlecht einfach. Oder Dresden.dd. Also als Dresden würde ich mich wirklich drum kümmern, bevor man wieder irgendwie das Internet nur mit Sexismus und Tieren bedient. Einfach mal Dresden, die Homepage als DD. Und alle so. Das ist natürlich auch ein bisschen doof, weil dann sagst du die Adresse so DD und jeder denkt, ah, er hat DE gesagt. Ja. Aber das Akzent ist sächsisch. Wir können kein E und D unterscheiden. Ich denke mal, das ist weg. Dieses .dd. Müsste man mal prüfen, aber ich meine, es wurde wahrscheinlich, wann wurde das Internet erfunden? 89? Und na, ein bisschen früher, glaube ich, sogar 87, 86. Oder irgendwann haben sie halt Ländern diese Top-Level-Domains. Da hat ja noch keiner gesurft, 89. Ja, da 90. haben sie aber auf jeden Fall schon zugewiesen. Deutschland ist .de, Spanien.es und so weiter. Und der DDR haben sie dann auch schon eingegeben. Wieso haben die USA eigentlich .com bekommen? Das ist nicht die ach nee, US, das ist irgendwie Company oder Commercial heißt das. Commercial, gar. Aber warum ist die, weil die Welt von Kapitalismus durchführt. Ganz genau, ist das, okay. Ganz genau. Ach, ganz einfach. Es gibt eigentlich auch Punkt US. US, ja. Ja. Das haben aber nur die Universitäten in den USA, glaube ich. Ja? Und die Government. Nee, die haben .gov. Also, die haben .gov, ja. Ich glaube, die Universitäten haben .edu, edu.edu. EDU. EDU. Ja? Ja. Also Harvard.com gibt es nicht. Ich muss auf Harvard.edu. Ja. EDU. EDU. EDU. Okay. Okay. Ja, ich surf viel auf amerikanischen Uni-Seiten. Ja, und macht auch so oder so keinen Sinn, diese Sprache zu lernen, weil ein W ja eigentlich ein Double V sein müsste, finde ich immer. Man schreibt ja in Wien. Absolut. So. Ja. Woher kommt dieses W? Ja, wahrscheinlich, weil man früher mehr handschriftlich geschrieben hat. Oder auf, vielleicht noch ein W. Aber. Auf Spanisch ist nämlich richtig. Ja. Da heißt der Buchstabe V, heißt Uwe. Uwe. Ja, zwei also, V. Und genau, und W ist doppelte Uwe. Ja. Also der doppelte Uwe. Der doppelte Uwe. Genau, aber es ist ein V und kein Doppel. Was heißt U? Heißt U auf Spanisch. Ja. Also USA, nehmt mal das metrische System an, schmeißt euren Präsidenten raus und schreibt endlich mal Double V. Double V, genau. Double V. Das ist eigentlich das Wichtigste, das was wir Wichtigste, in den USA. Ja. Erst macht dieses W zu dann einem Präsident Doppel-V. Und dann metrisches System, weil das wäre auch für euch sehr praktisch. Deswegen genau. Das als letztes. Ja. Ja. Da und dann vielleicht auch noch Celsius. Ah, das ist auch verrückt. Vermessen. Fahrenheit ist doch so logisch. Ja. Ja, weil, also. 100 ist, glaube ich, Körpertemperatur. Ja, irgendwie. Null ist einfach arschkalt. Ja. Das Problem ist halt aber einfach, deswegen können die Amis da auch nicht zurück. Michael Moore hat ja mal den Film Fahrenheit 9/11 rausgebracht. Und den müsste er dann ja umbenennen. Also dann müsste man das ja umrechnen. Deswegen sind die jetzt in so einer Fahrtabhängigkeit drin. Ja, naja, das ist ja noch Kunst und so weiter. 8 Mile wird ja dann auch nicht umbenannt in. Doch. Ah, nee. 12,4 Kilometer. 12,4 Kilometer. Lose yourself. Ah, ne, da singt er keine. Er singt nicht. Ach, schade, ich dachte, du rappst jetzt. Nee. Okay. Okay. Ich hab noch ein paar. Ah, geil, cool. Komm, ballern wir noch ein paar raus. Wo waren wir? Top-Level? Das ist jetzt auch der Punkt vom Podcast, das machen wir jetzt immer, glaube ich, wo auch viel gesagt wird, auch einfach mal 2 Minuten gewartet wird. Es hört eh kein Schwein mehr zu jetzt. Hört eh keiner mehr zu. Wir haben, glaube ich, nämlich jetzt die Stunde überschritten, gerade im Moment. Und deswegen ist jetzt auch vollkommen egal. Ja gut, egal. Wer jetzt noch dran ist, der zieht es auch noch durch die letzten 10 Minuten. Ja, genau. Also die meisten scheiden eigentlich. Ihr seid jetzt fast zu Hause, also die 5 Minuten haltet ihr noch durch. Okay. Genau. Und ihr dürft immer noch keine Silben sagen. Erst genau. Wenn wir fertig sind mit unseren Silben. Ja, falls euch jetzt jemand angerufen hat während des Podcasts und ihr habt telefoniert, dann fühlt euch schlecht. Genau. Ja, da macht man Pause, oder? Wenn jemand anruft. Ja, aber dann haben sie ja während des Podcasts eigentlich, sie haben ja die Folge noch nicht zu Ende gehört. Ja. Da gibt es keinen Preis. Okay. Ja. Mitfahrgelegenheit, Hamster Delivery steht hier. Ach so, genau, ich bin neulich mit einer Mitfahrgelegenheit mitgefahren. Ja. Und wir mussten an irgendeinem Autobahn Parkplatz haben wir wirklich eine Kiste mit 2 Hamstern aufgenommen. Irgendwo in Heilbronn. Also hat jemand eine Fahrt für die Hamster gebucht? Ja, cool. Kein Scheiß. Und hat voll bezahlt für Hamster, wie ein Mensch. Es waren aber 2 Hamster. Er hat aber nur für einen bezahlt. Oder hat Meerschweinchen. Ja. Also aber eigentlich süß. So. Eigentlich süß, aber klingt sehr, sehr shady, oder? Wenn du so einen Anruf kriegst. Ja, kannst du hier an der Autobahn-Raststätte Neckarsulm meine Hamster in Anführungszeichen aufnehmen und irgendwo in Leverkusen ist dann jemand an der Tankstelle. Also ein Kumpel von mir hat mal seinen Ausweis in der Mitfahrzentrale mitfahren lassen. Okay, also das machen wohl Leute. Aber es also der war tatsächlich hier in Stuttgart angekommen. Unser Flug ging am nächsten Tag in ein Nicht-EU-Land. Oh. Und er hatte seinen Pass vergessen. Und auch seinen Perso vergessen. Also er hatte gar kein Ausweisdokument außer seinen Führerschein dabei. Und dann ist ihm dann aufgefallen, als er in Stuttgart angekommen ist, wohnt aber eigentlich in Köln und hat dann nach Mitfahrgelegenheiten aus Köln für den Abend nach Stuttgart gesucht und hat tatsächlich eine gefunden. Und die Person hat seinen Ausweis abgeholt und den Ausweis nach Stuttgart gefahren. Und den hat er dann noch in Stuttgart in der Stadt getroffen und seinen Ausweis abgeholt und hat auch eine normale Fahrt bezahlt. Ja, ja. Ja, genau so war es mit den Hamstern auch. Also wenn ihr Zeug verschicken wollt, guckt mal bei der Mitfahrgelegenheit. Kann funktionieren. Ja, ist gar nicht dumm. Ja, also wenn es wirklich Express Delivery. Ja, gar nicht dumm. Das ist, also ich hatte auch mal den Fall, dass ich eine Mitfahrgelegenheit hatte und dieses Paar, die eine, also die Freundin von, egal, eine dieser 2 Personen, mit denen ich mitgefahren bin, die hatten ihren Personalausweis auch ihren Pass in Osnabrück vergessen, waren schon in Stuttgart, sind dann nochmal zurückgefahren nach Osnabrück, die wollten von Stuttgart aus fliegen, sind nochmal zurückgefahren nach Osnabrück, um ihren Pass zu holen, haben es dann nochmal in die Mitfahrgelegenheit reingestellt, da bin ich dann mitgefahren, mit 2 völlig übermüdeten Menschen, oh ja, die einfach jetzt schon stimmt, irgendwie, Osnabrück, Stuttgart, das sind so 6 Stunden. Osnabrück, Stuttgart. Genau, also die hatten schon irgendwie 1200 Kilometer in Knochen, 12 Stunden Autofahrt in Knochen und dann nochmal 6 Stunden. Okay. Da habe ich dann auch gesagt, wenn ihr soll wollt, ich mal fahren? Fahr ich gerne. Ja. Nee, schaffen wir schon. Hat geklappt. Okay. Die sind alle noch am Leben und die sind dann wahrscheinlich auch irgendwo nach... Hätten sie erst mal gucken können, ob ein Auto von Osnabrück nach Stuttgart fährt, weil dann wäre der Pass auch dabei gewesen. Ganz genau. Fühlt sich nicht gut an, wenn du mit Leuten mitfährst, so Anfang 20 und völlig übermüdet. Ja, man schaut auch die ganze Zeit kritisch dann wahrscheinlich die fahrende Person gerade an. Also die Person, die fährt. Ja. Ich saß auch vorne. Ach so, okay. Also einer, ich glaube, sie saß dann hinten und hat gepennt. Okay. Auf der Rückbank und ich saß dann vorne. Also ich konnte dann darauf achten, ob er einschläft. Das war ganz gut. Hast auch immer ganz laut geredet und so. Ja, ich habe durchgehend Gespräche aufrechterhalten und ich hasse das. Ja. Aus Todesangst Smalltalken über 6 Stunden. Angst Hölle. Angst Smalltalken über 6 Stunden. Klingt ein bisschen wie Schaumbad-Podcast. Ja. Verdammt. Oh, guck mal, wie laut der Klatscher war. Ja, jetzt sind die Trommelfälle wieder durchgepustet. So, ihr seid jetzt wieder wach. Hast du noch einen Haker? Ja, ich habe neulich ein gutes Disskompliment gekriegt. Okay. Kennst du Disskomplimente? Also, jemand sagt dir ein Kompliment, es fühlt sich erstmal gut an, aber wenn du drüber nachdenkst, denkst du, Das ist irgendwie ein bisschen, so eine, bisschen fies. So eine miese Pick-up-Artist-Nummer auch so ein bisschen. Nee. Ein bisschen was loben und dann aber eigentlich schlecht machen, damit die Person so innerlich so ein bisschen zerfällt. Ganz fies eigentlich, ja. Ja, das ist so wie... Baby, ich mache alles für dich, wenn ich Zeit habe und es nicht zu anstrengend ist, so, zum Beispiel. Ja. Du bist meine linke Hand. Das ist aber nett, ne? Moment. Die linke Hand, ja. Du bist dann meine linke Hand. Okay, nicht ganz so lützig, aber... Ja. Brauchen kann ich nicht. Also es klingt erstmal nett, so, oh, das ist aber nett, so, ich bin deine linke Hand. Und dann so, wenn du... Vielleicht war die Person Linkshänder. Das müsste ich diese Person mal fragen. Muss man nachfragen, weil dann wäre das einfach nur, ich glaub aber hat die nicht. Person das aus ihrer Perspektive einfach gesagt, weißt du? War das okay, das kann sein. Dann habe ich noch, ich habe eine neue Matratze gekauft und habe seitdem Höhenangst, weil die ist 3-4 Zentimeter dicker und das ist ein Riesenunterschied, wenn du 10 Jahre auf der gleichen Matratze schläfst oder 15 Jahre. Und wenn die dann mal 3 Zentimeter höher ist, ich habe ja ein bisschen, als würdest du irgendwie unterm Dach. Ich habe ein bisschen Angst vor heute Nacht, weil seit heute habe ich ein neues Lattenrost drin. Das wird auch spannend. Oh. Ja. Oh. Hast du Angst oder freust du dich? Ja, beides irgendwie. Ja, das ist ja auch spannend einfach. Neuer, so kickt man sich am Alltag. Neuer Drive ins Love Life. Ja. Ja, ganz so, auch in Sleep Life. Also. In Sleep Life? Ja. Ja. Naja, wenn man schläft, dann ist ja egal. Ja. Ja. Genau. Das wird der Erfolg dann bei der Matratze. Das war lustig, beim Matratzekauf. Hast du es gekauft, dir liefern lassen? Nee, da muss ich jetzt weit ausholen. Oh, wollen wir das jetzt noch am Ende gemacht? Test gelegen. Nein, Quatsch. Einer meiner Lebenspartnerinnen hat tatsächlich mal Tests angeschaut. Und die Stiftung Warentest ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Lattenroste eigentlich überhaupt gar keinen Effekt haben. Also so selbst die teuren. Hat Latte gesagt. Hey, Lattenrost. Also Flugrost. Lattenrost ist eigentlich ein fieses Wort. Jedenfalls, dass die gar keinen Effekt haben. Also eigentlich, es kommt nur auf die Matratze an. Ja. Woraufhin dann da auch empfohlen wurde, du kannst ja auch selbst eins bauen. Und das habe ich heute getan. Ah, okay. Ja, ich war im Baumarkt, habe Latten gekauft. Ich zeig dir gleich mal meinen Lattenrost. Und habe aus dem alten Lattenrost einfach den Rahmen behalten und da die Latten drauf geschraubt. Und noch tatsächlich in der Mitte, da war im Bett so ein Stützbalken noch, da anpassend noch, damit das nicht durchliegt. Nice. Und jetzt, ich kann mich draufstellen, das sieht sehr gut aus und du fühlst keinen Unterschied zu, wenn Lattenrost drin ist. Du brauchst natürlich Lücken, damit die Matratze noch durchlüftet. Das ist der einzige Effekt, der einen Lattenrost hat. Sonst könnte man ein Brett nehmen. Ja. Deswegen habe ich ein neues Lattenrost, aber das habe ich sogar heute mit meiner Händearbeit erstellt. Ja. Deshalb siehst du so staubig aus. Staubig, so gut siehst du aus. Genau, ja. Deshalb will ich vielleicht, dass du bei mir übernachtest. Wahrscheinlich, ich habe auch exakt so ein... Ich kann es dir nachher mal zeigen. Ich habe auch einfach Dachlatten mal gekauft. Und cool, ich freue mich drauf. Diese ganz normalen. Ja. Und aber ich hab mir sie im Obi noch zuschneiden lassen. Ja, habe ich auch. Ja. Also ich irgendwie 15 Stück mal 1,40 Meter lange Dinger. So bin ich heute vorgegangen. Ich habe aber 14 genommen, weil ich... ich weiß es nicht mehr. 3 Meter Ding und dann 1,40, 2,80, dann waren nur 20 Zentimeter Abschnitt. Und dann habe ich 14 genommen, weil gerade Anzahl. Genau, 14 mal 14. Ja. Klar, hast du, dann wäre das ja auch quadratisch. Genau. Ja. Nee, die 1,40, 1,40. Nein, nein, ich will das nicht hören. Ja, die Länge ist ja, den Rahmen hatte ich ja. Da hab ich, den habe ich vom alten Lattenrosser. Also ein Holzrahmen ist ja ein Holzrahmen. Aber ist ja egal. Ich freue mich drauf, deins gleich zu sehen. Ja. Cool. Jetzt hatten wir doch noch ein langes Thema. Ja, aber total. Baut eure Lattenrost ruhig selber. Ich glaube, das unterstützt nicht diese Lattenrost-Mafia. Genau, die sind nämlich alle rechtsradikale Waffenspinner. Würdest du Lattenrost oder Lattenrost sagen? Rost, auf jeden Fall. Rost. Okay. Rost, das ist so ein komisches Schwabending. Okay. Glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Bestimmt. Ja. Oder badisch vielleicht. Lattenrost. Rost. Ah, ich weiß wieder nicht. Dialekte, die man nicht nachmachen sollte, ja, auf gar weil man es nicht kann. Okay. Wozu Laderost kaufe, wenn du Laderost selber bauen kannst? War für meine Ohren okay. Ja, ja. Danke. Gut, wir sind fertig. Ich check noch ein letztes Mal kurz nach. Ja. Und, ich nutze die Zeit kurz, während dem Peter scrollt, um zu sagen, wenn ihr uns ein Outro schicken wollt, das ist tatsächlich mal ernst gemeint, schickt uns ein Outro. Wenn eine Totalbanane ist, dann schneiden wir das auch hinten an die Folge ran. Und wenn Totalbanane ist, dann schreiben wir euch, ist Totalbanane. Und ihr kriegt trotzdem 400 Euro. Ihr kriegt trotzdem 400 Euro. Ihr müsst auf jeden Fall eure Kontonummer. Also Peter zahlt, weil der hat wahnsinnig viel Geld. Ich habe unfassbar viel Geld. Ja. Du hast wahrscheinlich auch PayPal, oder? Nein. Nee, okay. Ich mich auch nicht. Ich bin nämlich schon uralt. Ja, ich auch. Ich werd aber auch oft gedisst von jüngeren Freunden. Dass man kein PayPal hat? Ja. Ich tatsächlich auch von gleichaltrigen Freunden, das macht mir auch so ein bisschen Sorge. Und ganz normal. Du sagst PayPal, also mit U. Ich würde PayPal sagen. Ja, aber die Leute sagen alle PayPal. Alle sagen PayPal, ja. Aber ich verstehe nicht warum. Wo kommt das U her? Stimmt. PayPal. Das ist doch Pal, der Pal. Kumpel. Ja, der Buddy. Ja. Da sollten wir mal darüber. Leute, überlegt mal ein bisschen, wie ihr Sachen nennt. Und man übernimmt das dann auch so. Genau, ich bin dann immer der Grammatik-Nazi, der die Leute dann verbessert. Bin wieder unsympathisch, aber fies, ihr seid fies ausgelacht, weil ich eine Kindle, sondern Kindle gesagt habe. Oh Gott, da hätte ich dich direkt verprügelt, wenn du das in meiner Gegenwart getan hättest. Kindle zu sagen. Ja. Ja. Siehst du? Aber ich bin auch ein ekelhafter Mensch, was das angeht. Weil nur ich habe recht, weil ich bin Gott, ich bin das Zentrum des Universums. Das stimmt. Und so hören wir auch heute auf. Ehrt den großen Peter, ehrt ihn. Auf die Knie. Liebt ihn, verehrt ihn und kniet nieder vor dem großen Podcast-Gott. Allgemein-Gott. Ja. Du darfst dich nochmal an dein Volk, an deine Gefolgschaft richten mit letzten Worten. Ich sag euch soweit. Wir hören uns im Februar nochmal. Wir sind nämlich jetzt heiß. Genau. Wir ballern die Folgen nur so raus. Genau, wir machen jetzt dreimal pro Februar. Genau, jeden, das ist unser neues Ding. Jeden Februar dieses Jahres machen wir 3 Folgen. Ja. Fühlt euch gedruckt. Und gedrückt. Und ich bin raus und euer großer Peter, der große Peter. Ja, danke fürs Zuhören, meine Pauls und Paulinnen. Paulinchens. Ich wollte nichts mehr sagen. Tschüss. Ach so, okay. Tschüss. Du kannst dich verabschieden. Okay, das ist. Ich tue auch so, als würde ich aus dem Raum rausgehen, weil es dann ist noch lustiger. Nee, so machen wir das nicht. Ich mache das jetzt auch kurz. Tschüss. Bis, ja. Muss ich noch was sagen? Bin ich fertig? Soll ich. Machen wir noch. Ich liebe dich. Danke.